so blieb der Partei der Konflikt mit ihm erspart. Wenn auch mit Vorbehalten, die SPD will nun zustimmen, wie es auch die Schwesterpartei in der DDR gefordert hat. Bleibt die Frage nach dem künftigen Vorsitzenden einer gesamtdeutschen SPD. Der noch amtierende und der mögliche Anwärter auf diesen Posten ließen heute die Antwort offen. Aus Bonn, Renate Bütow. Der Kandidat hat hoch gepokert, doch heute signalisierte auch der Ehrenvorsitzende wieder Einverständnis mit dem Enkel. Zwei Wochen lang hat Oskar Lafontaine die Fraktion in Atem gehalten. Jetzt schien sie wieder mit ihm versöhnt. So solidarisch waren die Abgeordneten, dass sie jede Äußerung zur Frage, ob der Saarländer neuer Parteivorsitzende wird, glatt verweigerten. Alles, was dazu gesagt zu sagen war, an diesem Zeitpunkt ist gesagt. Und nimm das seinen Gang. Ich werde mich hüten, Ihnen darauf auch nur einen Satz von einer Antwort zu geben. Wir haben die eine Personaldiskussion prima beendet. Und ich finde es miserabel, dass wir die nächste schon begonnen haben. Werden Sie dem Staatsvertrag zustimmen? Ich werde dem Staatsvertrag zustimmen, ja. Ich habe heute in den Beratungen angekündigt, dass ich dem in der jetzt vorliegenden Form dem Staatsvertrag nicht zustimmen kann. Ich werde dem Staatsvertrag zustimmen. Und Sie? Ich werde dem Staatsvertrag auch zustimmen. Noch heute Abend wird die Fraktion mit großer Sicherheit mehrheitlich der Empfehlung des Parteirates folgen, den Staatsvertrag trotz schwerwiegender Bedenken nicht scheitern zu lassen. Der Parteirat war heute Morgen das erste von fünf Gremien, mit denen Lafontaine zusammentraf. Im Gegensatz zur Fraktion begrüßten ihn die Bezirks- und Landesfürsten mit herzlichem Applaus. Ich glaube, dass in der Partei die Stimmung ganz, ganz eindeutig für Oskar Lafontaine ist. In der Fraktion ist das differenzierter, aber das ist nicht abnormal. In einer Fraktion sind viele Menschen, die seit 40 Jahren Politik machen. Da ist auch die Generationsverteilung ein bisschen anders als in der Partei. Das muss man einfach verstehen. Das war auch immer so. Als sich Lafontaine dann der Presse stellte, war klar, was ohnehin niemand bezweifelt hat. Die SPD gibt trotz erheblicher Vorbehalte grünes Licht für den Staatsvertrag. Und sie hält sich weiter bedeckt in der Frage des Parteivorsitzes. Diese Frage wird einvernehmlich entschieden. Sie wird vorberaten. Und wer also darauf spekuliert, einen Keil zwischen dem Parteivorsitzenden und dem Kanzlerkandidaten treiben zu können, der irrt sich. So war es 87 auch. So war es 87, wir kennen das schon, ob wir wieder Zettel schreiben oder wie wir ich das... Ich hab schon einen. Ja, gut. Hans-Jochen Vogel dementierte Äußerungen, dass er als Parteichef zurücktreten werde. Und Oskar Lafontaine hatte schon zuvor seine Parteifreunde davor gewarnt, aus der Vorsitzendenfrage ein Sommertheater zu machen. Er rief zum fairen Umgang mit Vogel auf. Nach diesem ersten Auftritt seit dem Attentat am 25. April konnte Oskar Lafontaine eigentlich zufrieden sein. Die SPD ist erleichtert, dass er ihr Spitzenkandidat auch im gesamtdeutschen Wahlkampf bleibt. Und seine Chancen, einmal Parteivorsitzender einer vereinigten SPD zu werden, sind auch nicht schlechter geworden. Heute Abend nach der Fraktionssitzung kam Oskar Lafontaine in unser Bonner Studio. Fragen von Ernst-Dieter Lug an den SPD-Kanzlerkandidaten. Wie kann die SPD, Herr Lafontaine, einem staunenden, kritischen Publikum hier und in der DDR eigentlich beibringen, dass der Kanzlerkandidat den Staatsvertrag passieren lässt und ihn doch für völlig ungeeignet hält? Wie reimt sich das zusammen? Durch die Bilder, die jeder sehen kann. Wir haben in der DDR eine Situation, dass die Menschen dort bereits vor den Schaltern stehen, ihre Konten werden umgestellt. Aber Sie haben auch mit einem Dilemma der SPD gesprochen heute. Ich will es gerade erläutern. Sie kriegen Rentenbescheide, es werden Warengeschäfte in D-Mark abgewickelt bereits, es werden Kredite bereits in D-Mark gezeichnet und so weiter. In einer solchen Situation kann man nicht mehr sagen, wir drehen das alles zurück. Aber wir sind gleichwohl verpflichtet, das zu artikulieren, was die große Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik sieht und was mehr und mehr die Menschen in der DDR sehen werden. Diese überstürzte Einführung der D-Mark kostet uns sehr viel und in der DDR wird es hohe Arbeitslosigkeit geben. Das ist bis jetzt eine Annahme, dass es hohe Arbeitslosigkeit gibt, vielleicht auch eine begründete Annahme. Wollen Sie dann nachträglich Recht behalten, wenn es zu einer solch fatalen Entwicklung kommen würde? Es geht nicht um Recht behalten, es geht darum, dass man jetzt bereits die Weichen stellt, um die hohe Arbeitslosigkeit zumindest einigermaßen zu dämpfen. Dazu gibt es zwei Vorschläge, die akzeptiert wurden von der Bundesregierung, die ja vorher mit uns nicht reden wollte. Es wird auf die Waren, die von der Bundesrepublik und der übrigen Welt in die DDR kommen, Importabgaben geben. Und es wird im Arbeitsförderungsgesetz Regelungen geben, dass die Leute so schnell nicht arbeitslos werden. Das heißt, Kurzarbeit, Aus- und Umschulung und Beschäftigungsgesellschaften sind vorgesehen. Unsere Vorschläge. Ja, gibt es zwischen Ihrer Kandidatur, die ja eine gesamtdeutsche Kandidatur ist, und dem Vorsitz einer wiedervereinigten Partei nicht doch einen unauflösbaren Zusammenhang? Die Frage wird sehr oft gestellt, aber ich bitte um Verständnis. Wer Vorsitzender einer gesamtdeutschen SPD wird, das entscheiden wir einvernehmlich. Und das können wir schlecht in der Öffentlichkeit vorwegnehmen, wie die Entscheidung ausfallen wird. Warum zieren Sie sich eigentlich? Ich meine, die SPD ist doch keine Freimaurerloge, die hinter dicken eichenen Türen tagt, sondern eine offene Partei. Und außerdem hat doch das Sommertheater für die SPD begonnen. Es gibt ja schon eine Personalität. Aber ich glaube, dass die Öffentlichkeit uns dieselben Rechte zubilligen muss, wie jeder sie für sich in Anspruch nehmen wird. Sie würden auch nicht sagen, jetzt, ich will Intendant werden oder Chefredakteur werden, sondern Sie würden doch versuchen... Ich will schon. Ja, Sie werden dann dies würden, aber Sie würden doch versuchen, dies abzustimmen und nicht einfach in Form von Fernsehinterviews zu platzieren. Man sagt Ihnen, Herr Lafontaine, ein gesundes Gefühl zur Macht nach. Reicht das nicht allein schon aus, um sich auf dem Sessel des Vorsitzenden ausgesprochen wohlzufühlen? Ich bin ja Vorsitzender. Vorsitzender der SPD seit 13 Jahren und wir haben hervorragende Erfolge in den letzten Jahren. Mit Blick auf die gesamtdeutsche Wahl hat Herr Genscher einmal gesagt, die Karten würden neu gemischt. Würden Sie denn, wenn Hans-Jochen Vogel einvernehmlich den Vorsitz anbietet, von demselben Gebrauch machen? Auch diese Frage würde ich dann beantworten, wenn eine solche Situation entstünde. Und ich bitte noch einmal um Verständnis, dass ich das nicht in der Öffentlichkeit tue. Das haben wir so vereinbart, Herr Vogel und ich. Und im Übrigen sind noch andere beteiligt. Aber Herr Genscher hat recht, die Karten sind bereits neu gemischt. Na gut, das zu hören. Es gibt ja schlechte Erfahrungen, insbesondere bei Ihrem Vorgänger Johannes Rau mit seiner Kanzlerkandidatur. Braucht der Kanzlerkandidat und jetzt Sie nicht auch die Autorität des Vorsitzenden, um seine Kampagne gegenüber den Bürgern überzeugend durchzusetzen und auch die Partei geschlossen hinter sich zu kriegen? Darauf haben Sie, auf das Letztere haben Sie jedenfalls immer großen Wert gelegt. Sie sind sehr hartnäckig, ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Letzteres ist auch richtig, aber die Geschlossenheit der Partei kann nicht dadurch erkauft werden, dass jede Diskussion unterbleibt. Und die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, war notwendig, sie war dringend notwendig. Es gibt da Generationenprobleme. Es gibt da Probleme etwa zwischen einzelnen Landsmannschaften. Ja. Und es gibt natürlich eine heftige Diskussion in jeder Familie über den richtigen Weg zur deutschen Einheit. Deswegen glaube ich, dass wir eine notwendige Diskussion anstelle anderer Parteien vielleicht geführt haben. Im Übrigen ist meine Erfahrung, die Wahlen gewinnt man mit einer überzeugenden Politik. Reizt es Sie, als ein Mann einer anderen Generation gegen Helmut Kohl anzutreten, der auch einer anderen Generation angehört? Finden Sie darin einen besonderen Reiz auch für Ihre Kampagne? Ich stehe für eine andere Politik. Im Vordergrund steht der Umweltschutz, den ich also für eine ungeheuer wichtige Zukunftsaufgabe halte. Und ich freue mich, dass die Bevölkerung eben diese Aufgabe an erste Stelle setzt und eben nicht Helmut Kohls Traum, Enkel Bismarcks zu sein oder irgendwann der erste gesamtdeutsche Kanzler zu werden. Denn Umweltschutz ist in der DDR notwendig, auch bei uns, er ist auch in Polen notwendig. Ich möchte, dass wir weniger Arbeitslosigkeit haben, als wir derzeit haben und dass wir soziale Gerechtigkeit haben. Im Übrigen ist es natürlich auch ein Generationenkonflikt, der ausgetragen wird bei der Bundestagswahl, das ist richtig. Auch in der SPD vielleicht. Ja, aber insbesondere jetzt, Sie haben ja nach den beiden Spitzenkandidaten gefragt, ich stehe für einen anderen Lebensstil, glaube ich. Mit Oskar Lafontaine sprach einst Dieter Luk. Der rumänische Innenminister ist heute von seinem Posten abgelöst worden. Staatspräsident Iliescu setzte ihn ab, weil er das Eingreifen der Sicherheitskräfte bei den Unruhen der vergangenen Nacht als allzu zögerlich befand. Über 600 Festnahmen, etwa 200 Verwundete und 7 Tote, zögerlich ist da wohl der verkehrte Ausdruck. Der Armeeeinsatz der vergangenen Nacht und das eilige Herbeiordern von Schlägertrupps aus den Bergarbeiterrevieren hat die Hoffnung auf wirkliche Reformen in Rumänien erst einmal zerstört. Iliescu ist ein Vertreter des alten Regimes, als neuer Staatschef gewählt unter den Augen einer internationalen Schar von Wahlbeobachtern. Dass es ihm wirklich um demokratische Erneuerung im Land geht, muss man nach den Vorgängen in Bukarest wohl bezweifeln. Von dort Friedhelm Brebeck. Der Universitätsplatz in Bukarest heute Nachmittag. Tausende diskutieren die Schüsse und Prügelszenen von gestern und heute früh. 5 Tote sollen es sein und an die 200 Verletzte. Und noch immer finden die Fanatiker der Nationalen Front oppositionelle Opfer. Polizei und Armee schauen weg, wo es nur geht. Bukarest gehört den Bergarbeitern. An die 20.000 sind mit 4 Sonderzügen durch die Nacht gerollt, 400 Kilometer von Norden. Staatspräsident Iliescu hat sie über Radio gerufen. In Bukarest drohe ein faschistischer Umsturz, eine Konterrevolution. Seit 5 Uhr früh haben sie dagegen angeknüppelt. Jetzt kontrollieren sie die Stadt, errichten Straßensperren, verhaften Verdächtige. Sie sind Iliescus treueste Garde, die Helden der Nationalen Front. Die Armee sichert die wichtigsten Objekte. Das Fernsehen ist in der Hand von Fallschirmjägern, Filmen fast überall verboten. Iliescu hat seinen Innenminister entlassen, eine eher hilflose Reaktion. Die Kumpels wollen bleiben, so lange, bis wir die Demonstranten ausgemerzt haben, bis es hier so aussieht wie bei uns zu Hause, ordentlich und sauber. Mit Demokratie haben sie nicht viel im Sinn. Das ist Sache ihres Führers Iliescu. Der wird es allerdings schwer haben, die Welt nach diesen 2 Tagen von seinen demokratischen Reformen zu überzeugen. Die Lage in Rumänien ist auch Thema des Kommentars. Er spricht Winfried Schaller. Ein paar Schauprozesse haben im Innen- und im Ausland die Illusion entstehen lassen, als gäbe es ein neues, ein gereinigtes Rumänien, das die Verbrechen der Vergangenheit offengelegt, die Schuldigen zur Verantwortung und die Bannerträger des alten Regimes aus ihren Ämtern entfernt hätte. Ceausescu ging, aber seine Weggefährten blieben. Der Herrschaftsapparat ist weiterhin fest in der Hand von Altkommunisten, die sich tarnen und den Eindruck erwecken, als seien sie nun Reformer und Demokraten. Am 20. Mai hat die Bevölkerung gewählt. Eine Gesellschaft ohne demokratische Tradition, verschreckt durch Chaos und Revolution, hat diese Nachfolger Ceausescus mit überwältigender Mehrheit an der Macht bestätigt und demokratisch legitimiert. Wahlen sind kein Wert an sich. Demokratie kann umso leichter missbraucht werden, je weniger die Bürger die Verhältnisse durchschauen und den Sinn einer Konflikt- und Streitkultur wirklich verstehen. Rasche Wahlen nach dem Umsturz, das lehrt das Beispiel Rumänien, sind kontraproduktiv, wenn die Minimalvoraussetzungen fehlen, die eine Demokratie erst möglich machen. Die Demonstranten in Bukarest verlangen die Unabhängigkeit des nationalen Fernsehens und die Entlassung notorischer Apparatschiks. Wie soll denn auch eine Demokratie funktionieren, wenn die Regierung die elektronischen Massenmedien als Instrumente der Propaganda behält? Eine faschistische Rebellion hat Ceausescu-Nachfolger Ion Iliescu die Straßenproteste der Studenten genannt. Der neue Präsident hat sogar exzessive Gewalt angeordnet, scharfe Waffen und Panzer eingesetzt, um, wie er behauptet, einen organisierten Versuch zum Sturz der Regierung zu vereiteln. Die prügelnden Polizisten und aufgehetzten Bergarbeiter, die mit Eisenstangen auf Studenten und Journalisten einschlugen, erinnern an die schlimmen Zeiten des Diktators Ceausescu, dessen Geist noch lebendig ist. Der Wiederaufbau Ost-Mitteleuropas verlangt Stabilität und mutige Reformen. Rumänien ist von stabilen Verhältnissen noch weit entfernt. Es droht eine erneute Balkanisierung, das Wiederanknüpfen an eine Tradition von Gewalt, Hass und Selbstverstümmelung. Ein Kommentar von Winfried Schalau und Jan Hofer macht zunächst weiter die Nachrichtenübersicht. EG plant Zollunion. Die EG-Kommission in Brüssel hat heute eine schnelle Zollunion mit der DDR vorgeschlagen. Die DDR, so hieß es, solle auf Waren aus EG-Staaten künftig keine Zollgebühren mehr erheben und auch keine Mengenbeschränkungen vorschreiben. Bei landwirtschaftlichen Produkten seien allerdings Übergangslösungen möglich. Fahndung nach Terroristen. Nach der Festnahme der beiden mutmaßlichen Terroristinnen Albrecht und Fied hofft DDR-Innenminister Distel auf weitere Fahndungserfolge. In Ost-Berlin sagte er heute, es gebe aber derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sich noch mehr ehemalige RAF-Mitglieder im Lande aufhielten. Distel sprach erneut von einer teuflischen Zusammenarbeit der Staatssicherheit mit Terroristen. Bündnisreform. Die Verteidigungsminister der 7 Warschauer Paktstaaten sind sich darin einig, dass das östliche Bündnis in seiner aktuellen Form geändert werden muss. Bei einem Treffen im DDR-Verteidigungsministerium wurde heute einen Tag früher als vorgesehen ein gemeinsames Protokoll unterzeichnet, dessen Inhalt morgen veröffentlicht werden wird. Am Rande der Konferenz sagte der sowjetische Verteidigungsminister Jasow, dass der Pakt auf absehbare Zeit bestehen bleiben solle. Langfristiges Ziel sei aber eine europäische Sicherheitsstruktur. Fortschritt bei Abrüstung. In die zuletzt festgefahrenen Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung in Europa ist Bewegung gekommen. Seit heute liegt ein gemeinsamer Vorschlag Polens und Frankreichs über Obergrenzen mit Panzern auf dem Tisch. Ein erfolgreicher Abschluss der Wiener Verhandlungen gilt als Vorbedingung für die geplante KSZE-Konferenz über die deutsche Frage. Generalstreik. Fast 1 Million israelische Arbeitnehmer haben heute aus Protest gegen die Lohnpolitik der Regierung Schamir ihre Arbeit niedergelegt. 4 Festnahmen in der vergangenen Nacht, 3 weitere im Laufe des Tages. Hans-Jürgen Fink zu den Erfolgsmeldungen bei der Suche nach RAF-Mitgliedern in der DDR. Mit den Festnahmen von Leipzig sind nunmehr 9 von insgesamt 30 mutmaßlichen bundesdeutschen Top-Terroristen in der DDR hinter Gittern. Sabine Elke Kalsen sowie das Ehepaar Barbara und Hormeyer die in einer Leipziger S-Bahn aufgegriffen wurden, werden insbesondere wegen Sprengstoffdiebstahls und eines Sprengstoffherz gegen den militärischen Teil des Flughafens Frankfurt-Main im August 1985 gesucht, dem drei US-Soldaten zum Opfer fielen. Alle drei hat auf die Reise begeben, aufgeschreckt offenbar durch so zahlreiche Festnahmen ihrer einstigen Gesinnungsgenossen, wie sie in der Bundesrepublik in den letzten 10 Jahren nicht möglich waren. Der Dank, so Innenminister Distel, dem nach den politischen Turbulenzen der vergangenen Wochen das Glück derzeit hold zu sein scheint, gebührt vor allem den eigenen Kriminalisten, die in mühevoller Kleinarbeit per Computer die Einbürgerungsakten auf Widersprüche hin untersuchen und dabei auf Manipulationen der Staatssicherheit gestoßen sind. Denn dass diese spezielle Hürde ihre Hand mit im Spiel hatte, den Untergetauchten in der DDR eine neue Identität zu vermitteln, ist sicher. Wobei ihr solche Fehler unterliefen, wie beispielsweise die Angabe einer holländischen Stadt als Geburtsort, die es überhaupt nicht gibt. Mitgewirkt haben an den Fahndungserfolgen zugleich wichtige Hinweise aus der Bevölkerung und auch Informationen aus dem Bundeskriminalamt, wen die DDR-Kollegen suchen, auf wen sie achten sollten. Aus den Kreisen der ehemaligen Staatssicherheit, davon ist der Innenminister überzeugt, stammen die Hinweise nicht. Die personenbezogenen Stasi-Akten, sagt er, sind ihm verschlossen. Entgegen allen Veröffentlichungen und Spekulationen möchte ich hier eindeutig erklären. Die bisher gefassten mutmaßlichen RAF-Terroristen sind nicht durch Stasi-Überläufer enttarnt worden. Es hat vielmehr eindeutig durch die intensive Anwendung kriminalistischer Methoden und durch Hinweise durch die Bevölkerung der DDR dazu geführt, dass diese Fahndungserfolge heute dargelegt werden können. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt fortgesetzt. Ich möchte ganz eindeutig Widerspruch zu der Behauptung darlegen, dass ehemalige oder überhaupt Stasi-Überläufer diese Fahndungserfolge organisiert oder gewährleistet haben. Dafür, dass die einzigen Führungsoffiziere die jetzt Festgenommenen verraten hätten, um so ihren eigenen Kopf zu retten, liegen dem Innenminister keine Angaben vor. Auch dafür nicht, dass die Staatssicherheit Verbindung zu ihnen gehabt hätte während ihrer vermuteten Aktivitäten in der bundesdeutschen Terrorszene. Ein direktes Zusammenspiel also ist bisher jedenfalls nicht zu beweisen. Wobei allerdings etwa im Falle von Werner Lotze, der 1980 unter falschem Namen in der DDR eingebürgert wurde und dem das Attentat auf den Industriellen Ernst Zimmermann im Jahre 1985 zur Last gelegt wird, noch zu klären ist, ob diese Aktion nicht vom Boden der DDR ausgeplant worden ist. Mit Wissen der Staatssicherheit, versteht sich. Lotze wurde gestern Abend in Senftenberg festgenommen, zusammen mit Christine Dümmlein, mit der er unter dem Namen Jansen verheiratet war. Frau Dümmlein ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil der 1978 ausgestellte Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der RAF, inzwischen verjährt ist. In Auslieferungshaft sitzen seit gestern Abend ebenfalls Eckhard Freier von Seckenbach, der in Frankfurt-Oder als praktizierender Arzt lebte, und Monika Helbing, mit der er dort unter dem Namen Winter verheiratet war. Letztere wird beschuldigt, an den Mordanschlägen auf Generalbundesanwalt Buback, den Bankier Jürgen Ponto und den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer beteiligt gewesen zu sein. Nach Diesels Meinung können diese Fahndungserfolge kaum als Zufallsergebnisse gewertet werden. Mit optimalen Methoden hat man offenbar bestimmte Strukturen aufdecken können, die Hoffnung auf weitere Erfolge wecken. Diesel sieht sich in seiner Haltung bestätigt, die persönlich unbelasteten Experten seines Hauses nicht in die Wüste zu schicken, auch wenn sie generell dem alten Regime verbunden waren. Es gibt keine Sicherheitsexperten, so seine Erkenntnis, die früher nicht in der SED waren. Dem Rat intelligenter Experten vom Schlage eines Markus Wolf will er sein Ohr nicht verschließen, wenn er die DDR so friedlich als Rechtsstaat mit bewältigter Vergangenheit in die deutsche Einheit führen kann. Manch ein Experte allerdings mag ihm seinen Rat nicht zur Verfügung stellen. Einer von Mielkes Stellvertretern, General Neiber, hat sich bereits in die Bundesrepublik auf und davon gemacht. Ein Hauptabteilungsleiter, General Kleiner, sitzt angeblich schon auf gepackten Koffern. Wenn bei den Festnahmen die gute deutsch-deutsche Zusammenarbeit gelobt wurde, dann soll dies im Verlauf des staatlichen Zusammenwachsens noch enger und vor allem effektiver gestaltet werden. Fahndungsunion oder Nacheile lautet die Bezeichnung. Das entsprechende Gesetz sollte nächste Woche zusammen mit der Vorlage über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vom Bundestag verabschiedet werden. Doch im Innenausschuss des Parlaments regte sich heute Widerspruch. Peter Quay. Die Festnahmen der RAF-Terroristen in den vergangenen Tagen hatten heute direkte Auswirkungen auf den Staatsvertrag und auf das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien in Bonn, mutmaßte die SPD doch vor einer Sitzung des Innenausschusses, die Regierung habe schon lange von der Anwesenheit mehrerer Terroristen in der DDR gewusst. Auf den Zusammenhang zwischen Abrüstung und deutscher Einheit hat heute nochmals DDR-Verteidigungsminister Eppelmann hingewiesen. So sind sein Eintreten für einen späteren Einigungstermin und für die notwendigen Impulse bei den Verhandlungen in Wien zu verstehen. Die Verteidigungsminister des Paktes haben neben den aktuellen Fragen auch die Vergangenheit des Bündnisses mit der brüderlichen Hilfe für unbotmäßige Mitglieder erörtert. Von der Pressekonferenz Eppel berichtet Wolfgang Hauptmann. Wenn Regierungschefs von Abrüstung reden, dürfen ihre Verteidigungsminister nicht auf der Stelle treten. Vertreter der 7 Staaten des Warschauer Paktes gaben sich deshalb bei ihrer Konferenz in Strausberg bei Berlin optimistischer als bisher. Die Wiener Verhandlungen über die Verringerung der Streitkräfte in Europa machten Fortschritte, die sogar eine Beschleunigung nahelegten, damit sie noch dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen werden könnten. Und zwischen den Militärbündnissen in Ost und West wachse das Vertrauen, sodass die Möglichkeit bestehe, sie zur Ausbildung gesamteuropäischer Sicherheitsstrukturen zu nutzen. Neben Einigkeit gab es zwischen den 7 Verteidigungsministern freilich auch Differenzen, so über die Mitgliedschaft der Deutschen in der NATO. Wie der Warschauer Pakt in Zukunft aussehen solle, war ebenfalls umstritten. Der sowjetische Armeegeneral Luschew, Oberkommandierender der Streitkräfte des Paktes, fand unterschiedliche Auffassungen normal. Das ist verständlich. Aber solange das Nordatlantische Bündnis existiert, muss auch der Warschauer Vertrag bestehen. Das ist für uns wichtig. Und deswegen steht vor den Mitgliedern des Warschauer Vertrages die Aufgabe, solange der Warschauer Vertrag besteht, auch ihre Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Neben dieser Aufforderung, schön in Reihe und Glied zu bleiben, forderten mehrere Minister bei dieser Tagung im Hauptquartier der NVA die NATO auf, ihren Versprechungen über ein Umdenken und Veränderung der Planung bald Taten folgen zu lassen. DDR-Minister Eppelmann fügte hinzu, das angestrebte europäische Sicherheitssystem müsse die USA und die Sowjetunion einschließen. Die dazu notwendigen schwierigen Verhandlungen schienen dem einstigen Pfarrer so zeitfressend und die Zwischenlösungen so kompliziert, dass er vorschlug, die politische Vereinigung beider deutscher Staaten und das sicherheitspolitische Dach über ganz Europa an einem Tag zu konstruieren. Allein unter diesem Gesichtspunkt könnte ich mir den 1. September 1992 als einen noch realistischen Tag vorstellen für die politische Vereinigung Deutschlands und für die sicherheitspolitische Vereinigung Europas. Mir ist deutlich, dass ich damit die Geduld meiner Landsleute auf eine große Probe stelle. Eppelmann erinnerte an die Vereinbarung vom vergangenen Spätherbst, dass die deutsche Einheit die europäische Einigung befördern und nicht etwa behindern solle. Mehr Geduld sei deshalb notwendig. Und dass er mit diesem Vorschlag zwar seine Ministerkollegen in Osteuropa, nicht aber das Ostberliner Kabinett oder gar das Volk auf seiner Seite hat, muss ihm eigentlich klar gewesen sein. Wenn die Straße zum Vollzugsorgan des Staates gemacht wird, organisierte Schläger auf Oppositionelle losgehen, dann lässt sich das nur schwer mit Verteidigung der Demokratie rechtfertigen, die in Rumänien ohnehin nur mit sehr viel gutem Willen zu erkennen ist. Dass man angesichts der Ereignisse der letzten Tage bei der EG-Kommission daran denkt, ein Handels- und Kooperationsabkommen mit Bukarest erstmal auf Eis zu legen, ist verständlich, selbst wenn man nicht so weit gehen will, wie der Europaabgeordnete von Habsburg, der Ceausescu wieder auferstehen sieht. Die Lage in Bukarest heute beschreibt Gabor Kisseli. In Bukarest herrschen nach wie vor gespannte Ruhe und Angst. Die von den als Bergarbeiter bezeichneten Terroristenkommandos eingeschüchterten Studenten haben allerdings heute Nachmittag zum Generalstreik aufgerufen. Zeichen des antikommunistischen Protestes und der Solidarität sind auch in Temeschwar wahrzunehmen. Die von Präsident Iliescu vorgestern in die Hauptstadt gerufenen und mit Schlagstöcken bewaffneten Schlägerbrigaden, deren Abtransport die Regierung heute Vormittag eingestellt hat, terrorisieren mit unveränderter Brutalität die wehrlose Bevölkerung. Die Zahl der von ihnen durchgeführten Festnahmen überschreitet bereits 800. Den Stoßtrupps gehören zahlreiche ehemalige Mitglieder der berüchtigten Geheimpolizei Ceausescus an. Der von ihnen gestern vor Mitternacht verschleppte und schwer misshandelte 73-jährige Präsidentschaftskandidat der antibolschewistischen Bauernpartei, Ion Raciu, ist allerdings wieder frei. Die Regierung behauptet nach wie vor, im Hauptquartier der Bauernpartei ein Waffenlager aufgedeckt zu haben. Die Beweise, so wird immer wieder versichert, würden in Kürze der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Bauernpartei, deren Präsident auch misshandelt worden ist, spricht von Manipulation. In Lebensgefahr schwebt immer noch der Führer der oppositionellen Studentenliga, Marian Manteanu, der gestern von den Regierungsschergen zusammengeschlagen worden ist. In Bukarest sind heute auf Anweisung des Innenministeriums keine oppositionellen Zeitungen mehr erschienen. Dafür werden stets Propagandablätter gratis verteilt, in denen es heißt, die antikommunistische Protestbewegung sei eine von Faschisten organisierte Rebellion. die für heute vorgesehene Sitzung des Parlaments und des Senates, an der Staatspräsident Iliescu feierlich in sein Amt eingeführt werden sollte, ist auf Montag verschoben worden. Nach offiziellen Angaben beträgt die Zahl der Toten 5. Oppositionelle betonen dagegen, dass bei den Zusammenstößen der vergangenen Tage mehrere Dutzend Menschen getötet worden seien. Es gilt jedenfalls als sicher, dass sich gegenwärtig weit über 250 Verletzte in ärztlicher Behandlung befinden. Der Demokratenverband der 2,5 Millionen zählenden ungarischen Minderheit in Rumänien hat erneut die Befürchtung geäußert, dass die bürgerkriegsähnlichen Zustände im Lande von Nationalisten zum Anlass genommen werden könnten, erneut Pogrome gegen die Magyaren durchzuführen. Die Ungarn fühlen sich nicht zuletzt deshalb verunsichert, weil bei den Massakern in Marosvásárhely Tirgumures im März dieses Jahres die Terroristen, genauso wie vorgestern, ebenfalls mit Sonderzügen und mit staatlichen Bussen zur Stelle der blutigen Ausschreitungen gebracht worden sind. Die ungarische Regierung hat heute die von der Bukarester Führung organisierten Terrorakte entschieden verurteilt. In der heutigen Debatte und anschließenden Wahl eines Regierungschefs für die Russische Republik war die Hauptfrage, würde Boris Jelzin, der als Radikalreformer bekannt gewordene Gegenspieler Gorbatschows, seinen Mann durchbringen können. Schon wie bei der Wahl Jelzins selbst gab es ein Verwirrspiel um die Kandidaten. Wie es letztendlich ausging, sagt Ihnen Hermann Krause aus Moskau. Zum Regierungschef der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik wählte der oberste Sowjet Russlands heute den stellvertretenden Ministerpräsident der Sowjetunion, Iwan Silajew. Silajew konnte erst im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreichen. Für ihn stimmten 163 der anwesenden 222 Abgeordneten. Nach Angaben von TASS erhielt er damit 70% in beiden Kammern des Parlaments. Iwan Silajew ist dem konservativen Flügel im obersten Sowjet Russlands zuzurechnen, der nach den bisherigen Abstimmungsergebnissen zu urteilen die Mehrheit innehat. Der heutigen Wahl vorangegangen war eine Kandidatenaufstellung, die an das Prozedere bei der Wahl des Vorsitzenden des obersten Sowjets Boris Jelzins erinnert. So waren zuerst neben Silajew im Gespräch der derzeitige russische Ministerpräsident Alexander Vlasov und der stellvertretende Regierungschef der UdSSR Lew Voronin. Vlasov, der bereits gegen Jelzin unterlegen war, kandidierte dann doch nicht. Auch Voronin trat nicht an. Der Rektor der Moskauer Hochschule für Flugzeugbau, Juri Rischow, ein Jelzin-Mann, zog ebenfalls seine Kandidatur überraschend zurück. Stattdessen ging Michael Botscharow ins Rennen. Botscharow, der Mitglied der interregionalen Gruppe von Jelzin ist, gilt als Verfechter der Marktwirtschaft. Als Direktor eines Unternehmens verfügt er über ausreichende praktische Erfahrungen. In seinem Vortrag heute im obersten Sowjet, in dem er ein 500-Tage-Programm zur Gesundung der sowjetischen Wirtschaft vorlegte, brachte er dies nach Meinung von Beobachtern überzeugend zum Ausdruck. Auch der Vorsitzende des obersten Sowjet Jelzin habe das Programm gut geheißen, sagte er. Dennoch erhielt er im ersten Wahlgang nur 86 Stimmen, 134 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Sein einziger Gegenkandidat, Silajew, konnte immerhin 119 Stimmen verbuchen. Als sich nach dem ersten Wahlgang eine Pattsituation abzeichnete, bat Boris Jelzin um eine kurze Pause, um sich zu beraten. Auf die Niederlage seines Kandidaten reagierte er anschließend mit der Aufforderung, den Konservativen Silajew zu unterstützen. In das Programm Silajews sollten Vorschläge von Botscharow, der eine weitgehende Privatisierung anstrebt, so Jelzin, einfließen. Ihm zur Seite gestellt werden konnten nach seiner Vorstellung progressive Wirtschaftler als Stellvertreter. Damit hat Jelzin, die Machtverhältnisse im Parlament kennend, seine Ankündigung, eine Koalitionsregierung zu bilden, in die Tat umgesetzt. Iwan Silajew ist einer der beiden Leiter der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission. Zuletzt führte er mit Wirtschaftsminister Hausmann hier in Moskau Gespräche über die anstehenden Verbindlichkeiten der UdSSR und über die Fortsetzung der Wirtschaftsbeziehungen zur DDR. Der 1930 geborene Silajew war Minister der zivilen Luftfahrtindustrie und leitete das Ministerium für Maschinenwesen. Stellvertretender Regierungschef der Sowjetunion ist er seit 1985. Die Begründung der chinesischen Behörden für die verstärkten Polizeirazzien im ganzen Land mit den kommenden Asienspielen ist sicher nur die eine Seite. Denn dass diese Aktivitäten auch Teil der anhaltenden Repression kurz nach dem Jahrestag des Studentenaufstandes sind und der Abschreckung dienen sollen, liegt zumindest ebenso nah. Aus Peking, Ludwig Tamm. Eingeweihte rechnen mit einer Welle von Hinrichtungen in ganz China, nachdem der Sicherheitsminister in Peking einen Großangriff auf das Verbrechen, vor allem auf Mord, Raub, Diebstahl und kriminelle Banden befohlen hat. So einen Feldzug hat es schon einmal gegeben, 1983. Damals wurden mindestens 1000 Menschen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Verhaftung, Richterspruch und Exekution lagen meist zeitlich eng beieinander. Auch jetzt heißt es wieder, dass besondere Gegenden und Bereiche mit hohen Verbrechensraten ihre Probleme bis zu bestimmten Terminen zu lösen hätten, mit dem Grundsatz, je schwerer die Strafe und je schneller sie vollstreckt werde, umso besser. Während Chinas Führer sonst immer von der großen Ordnung und Stabilität im Lande reden, ließ der Sicherheitsminister jetzt plötzlich wissen, dass in den letzten Monaten die Verbrechen, die von gut organisierten Gruppen begangen worden seien, anstiegen. Solche Gruppen, die mit Untergrundgesellschaften vergleichbar seien, stellten eine ernste Bedrohung der Stabilität für Gesellschaft, Leben und Eigentum und für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Beobachter sind sich einig, dass die Aktion auch darauf abzielt, illegale politische Vereinigungen und Zellen aufzuspüren und ihre Mitglieder zu verhaften. Dissidenten sollen eingeschüchtert werden. Ein besonderes Augenmerk soll die Polizei auf Sprengkörper und Waffen richten. In den Wirren bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking kamen zahlreiche Waffen der Volksbefreiungsarmee abhanden, die längst noch nicht alle wieder auftauchten. Der Feldzug gegen das Verbrechen, so hieß es in Peking, werde im Hinblick auf die asiatischen Sportspiele im September geführt, um Ordnung und Sicherheit für die erwarteten Gäste zu gewährleisten. Die asiatischen Spiele müssen auch für viele andere Kampagnen und Aktionen herhalten, mit denen sich die Bevölkerung pausenlos konfrontiert sieht. Was der neueste Polizeieinsatz bedeutet, wurde in Nanjing bereits deutlich. Dort sind 11 wegen schwerer Verbrechen verurteilte Menschen hingerichtet worden. Wer in den Wald geht und Pilze sucht und 2 gefunden hat, wird weitersuchen. Mit diesen Worten hatte der bis dato um Erfolge verlegene DDR-Innenminister Peter Michael Distel angekündigt, dass nach den ersten beiden Festnahmen von ehemaligen Mitgliedern der terroristischen Rote Armee-Fraktion weitere Fahndungserfolge zu erwarten seien. Überall in der DDR prangen inzwischen Plakate mit Fotos und Namen gesuchter mutmaßlicher Terroristen. Doch nicht jeder Pilz im Wald ist auch genießbar. An ihrem Leipziger Fahndungserfolg hatten die ostdeutschen Ermittler nicht lange Freude. Heute Morgen wollten Reisende auf dem Leipziger Hauptbahnhof die 3 der linken Terrorismusszene zugerechneten Barbara und Horst Ludwig Meyer sowie Sabine Elke Kalsen erkannt haben. Die 3 kamen aus Jena und stiegen auf dem Leipziger Hauptbahnhof in einen S-Bahn-Zug um. Aus dem wurden sie dann auf dem Bahnhof Leipzig-Mokau herausgeholt. Sie ließen sich ohne Widerstand festnehmen. Daraufhin wurden eilig Experten des Zentralen Kriminalamtes der DDR aus Ost-Berlin herbeigeholt, die den Festgenommenen oder, wie es im DDR-Jargon heißt, den zugeführten Fingerabdrücke abnahmen. Dabei stellte sich dann rasch heraus, dass sie mit den gesuchten Terrorismusverdächtigen aus der Bundesrepublik nicht identisch sind. Ein Polizeisprecher in Leipzig teilte am Abend mit, dass alle 3 unverzüglich auf freien Fuß gesetzt worden seien. Und gleichsam entschuldigend fügte er hinzu, dass die Ähnlichkeit der 3 mit den auf den Fahndungsplakaten abgebildeten Verdächtigen tatsächlich auffallend gewesen sei. So schnell gerät man also in die Mühlen eines Fahndungsapparates. Der Fall ist durchaus symptomatisch und weist auf die negativen Auswirkungen einer solchen Fahndungsaktion, insbesondere nach den ersten Erfolgen hin. Die Menschen in der DDR sind nicht nur sensibilisiert, sie hoffen vielmehr mit ihrer Aufmerksamkeit nachträglich auch noch den Verantwortlichen der verhassten Stasi am Zeuge flicken zu können, die doch schließlich den Kriminellen mit den pseudopolitisch revolutionären Motiven aus der Bundesrepublik in der DDR Unterschlupf gewährten, wenn nicht gar aktive Unterstützung. Es kommt hinzu, dass sich einige der aus der Bundesrepublik in die DDR importierten und dort sogar mit eigenen Ausgaben erscheinenden Boulevardzeitungen nicht um sachliche Informationen über den staatlichen Verbrechensapparat der Stasi und den nichtstaatlichen der Rote Armee-Fraktion hervortun, sondern mit einer Hysterisierungskampagne nach gehabtem Muster in der Bundesrepublik, wo die journalistischen Fehlleistungen auf diesem empfindlichen Gebiet ja auch Legion sind. Die Wachsamkeit der Menschen in der DDR hat inzwischen dazu geführt, dass Bürger aus der Bundesrepublik immer dann misstrauischen Blicken ausgesetzt sind, Wenn Sie nicht in den bekannten Hotels für Touristen oder Geschäftsleute Quartier gemacht haben, sondern in einer herkömmlichen Neubauwohnung untergekommen sind. Das Misstrauen vieler Menschen in der DDR, die Reservatio Mentalis gegenüber allem, was von außen kommt, ist symptomatisch für einen Staat, der die Isolation seiner Bürger als Komponente der Systemerhaltung so bitter nötig hatte. Das lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen und so mancher mag da noch zum Pilzesuchen in den Wald gehen, um letztlich nichts als verwelkte Blätter zu finden. Nachdem die SPD gestern ihre innerparteiliche Auseinandersetzung um den Staatsvertrag mit der DDR zunächst beigelegt hat, stand heute eine Einigung aller Parteien, mit Ausnahme der Grünen, im Ausschuss Deutsche Einheit nichts mehr im Wege. Aus Bonn, Informationen von Alfred Schröder. Die Ausschussvertreter der CDU, CSU, der FDP und auch der SPD haben dem Staatsvertrag mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Es gab lediglich 3 Gegenstimmen der Grünen. Nach der mehr als 4-stündigen Sitzung herrschte Einigkeit darüber, dass nun einer breiten Bundestagszustimmung zum Vertrag mit der DDR über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion nichts mehr im Wege stehe. Der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel bekräftigte, die Bundesregierung habe ein Konzept ausgearbeitet, an dem die SPD nicht beteiligt gewesen sei. Der CDU-Vorsitzende Bundeskanzler Kohl hat sich noch einmal für die Anerkennung der polnischen Westgrenze ausgesprochen. Die Ausschreibung baldiger gesamtdeutscher Wahlen befürwortet Bundestagsvizepräsidentin Renger. Die Zulieferung der mutmaßlichen Terroristin Sigrid Sternebeck will die Bundesanwaltschaft noch heute beim Generalstaatsanwalt in Ostberlin beantragen. Auf der Bundesversammlung des Bundes der Vertriebenen in Bonn ist der CDU-Abgeordnete Chaya im Amt des Präsidenten bestätigt worden. Die Meldungen im Einzelnen. Bundeskanzler Kohl hat sich ausdrücklich für eine Anerkennung der polnischen Westgrenze ausgesprochen. Auf dem Parteitag der CDU Schleswig-Holstein sagte er heute in Neumünster, die deutsche Einheit sei ohne eine Grenzgarantie so wörtlich nicht zu bekommen. Zugleich warb Kohl um Verständnis für die Vertriebenen in der Bundesrepublik. Es komme aber jetzt darauf an, mit den polnischen Nachbarn ein Verhältnis des Ausgleichs zu finden. Der Regierungschef sprach sich außerdem für baldige gesamtdeutsche Wahlen aus, vermied es aber, sich auf einen Termin festzulegen. Kohl bedauerte, dass es in der Deutschlandpolitik keinen nationalen Konsens gebe. Was die SPD unter Führung Lafontaines in den vergangenen Wochen geboten habe, so der Kanzler, sei schlicht ein jämmerliches Schauspiel. Den saarländischen Ministerpräsidenten bezeichnete Kohl als einen Mann ohne Konzept. Er sagte weiter, ein Ausscheiden der Deutschen aus der NATO komme nicht in Frage. Eine Isolierung, Neutralisierung oder Separisierung Deutschlands sei mit ihm nicht zu machen. DDR-Ministerpräsident de Maizière hat noch einmal klargestellt, dass die Vereinigung beider Teile Deutschlands schnell, aber nicht überstürzt kommen muss. Bei der Eröffnung der ersten gemeinsamen Landeskonferenz der beiden Berliner Verbände, der Jungen Union und der Jungen Demokraten des demokratischen Aufbruchs, betonte de Maizière, die Vereinigung vertrage keinen unnötigen Aufschub. Eine Gesundung der DDR könne nur vorankommen, wenn sie umgehend mit dem Wirtschaftskreislauf der Bundesrepublik verbunden werde. Dies sei auch im Sinne des Wahlergebnisses vom 18. März. Den rund 200 Delegierten aus allen Bezirken Ost- und West-Berlins liegt ein Leitantrag zu den politischen Grundlinien eines einheitlichen Jugendverbandes vor. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Renger, hat sich für baldige gesamtdeutsche Wahlen ausgesprochen. In einem heute veröffentlichten Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag erklärte die SPD-Politikerin, sie sei froh, dass der Staatsvertrag mit der DDR in seiner jetzt vorliegenden Fassung von einer breiten Mehrheit im Bundestag getragen werde. Die Parteien seien aufgerufen, zügig die notwendigen Vorbereitungen für gesamtdeutsche Wahlen zu treffen, die nach einem einheitlichen Wahlgesetz stattfinden müssten. Die 5%-Klausel sei erforderlich, um ein handlungsfähiges gesamtdeutsches Parlament und eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Nach den Worten von Frau Renger wird den gesamtdeutschen Wahlen die Vereinigung der deutschen Parteien vorausgehen. Gleichzeitig forderte sie in dem Interview die Wirtschaft in der Bundesrepublik zu einem verstärkten Engagement auf, das seit langem angekündigt sei. Die geplante deutsch-deutsche Umweltunion hat nach Ansicht von Bundesumweltminister Töpfer eine Vorbildfunktion für ganz Europa. Töpfer erklärte heute im Senderfreies Berlin, angesichts der dramatischen Umweltbelastungen und der erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Menschen in Ost- und Mitteleuropa dürfe der Blick jetzt nicht nur auf die ökologische Sanierung der DDR gerichtet werden. Es könne nicht sein, dass Mittel- und Osteuropa so etwas wie der schmutzige Hinterhof Europas ist und bleibe, betonte der Bundesumweltminister. Von Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Generalbundesanwalt von Stahl will noch heute beim Generalstaatsanwalt in Ost-Berlin die Zulieferung der gestern in Schwedt im Bezirk Frankfurt an der Oder festgenommenen mutmaßlichen RAF-Terroristin Sigrid Sternebeck in die Bundesrepublik beantragen. Wie der Sprecher der Bundesanwaltschaft Förster mitteilte, ist die Festnahme von Frau Sternebeck nicht auf Hinweise aus der Bevölkerung, sondern auf eigene Fahndungstätigkeit der DDR-Kriminalpolizei zurückzuführen. Dabei wurde sie vom Bundeskriminalamt unterstützt. Gegen Frau Sternebeck liegt ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof vom Januar 1980 vor. Darin wird ihr vorgeworfen, seit Juli 1977 Mitglied der Roten Armee-Fraktion gewesen zu sein. Weiter werde ihr in dem Haftbefehl die Ermordung des amerikanischen Soldaten Edward Pimental in der Nacht zum 8. August 1985 in Wiesbaden zur Last gelegt. Dieser Mord diente nach Angaben der Bundesanwaltschaft allein dem Zweck, an die Identitätskarte des US-Soldaten zu gelangen. Mithilfe dieses Ausweises habe noch am selben Tag ein RAF-Kommando einen mit 60 Kilogramm Sprengstoff beladenen PKW auf dem Gelände des amerikanischen Militärflugplatzes in Frankfurt am Main abgestellt. Oskar Lafontaine bleibt Kanzlerkandidat der SPD. Die Partei wird dem Staatsvertrag mit der DDR in der kommenden Woche im Bundestag zustimmen. Die SPD wollte von Oskar Lafontaine unter Druck gesetzt Nachbesserungen beim Staatsvertrag erreichen. Nach der letzten Gesprächsrunde im Kanzleramt am Dienstag war die SPD-Delegation denn auch zufrieden. Die Regierung konnte allerdings genüsslich feststellen, dass der Vertrag auch nicht um ein Jota verändert worden sei. Was also hat Oskar Lafontaine und was hat die SPD überhaupt erreicht? Und gibt es in der Partei einen Machtkampf zwischen Hans-Jochen Vogel und Oskar Lafontaine? Die SPD, ihr Kanzlerkandidat und der Staatsvertrag, ein Kommentar von Günther Müchler. Als die SPD Oskar Lafontaine zu ihrem Kanzlerkandidaten kürte, muss vielen Sozialdemokraten klar gewesen sein, dass sie sich auf einen höchst eigenwilligen Politiker einließen. Die Ahnungen haben sich inzwischen bestätigt. Die Turbulenzen der letzten Wochen, von Lafontaine vom Zaum gebrochen, haben die SPD an den Rand der Zerreißprobe geführt und die Aussichten der Partei, nach 8 Jahren an die Macht zurückzukehren, erheblich geschmälert. Der Saarländer ist bei seinem Parforsritt nur deshalb nicht zu Fall gekommen, weil er sicher sein konnte, dass die Partei, den nahen Wahlkampf vor Augen, das Stochern nach einem neuen Kandidaten mehr scheuen würde als das Festhalten an dem Gekürten. Nur aus diesem Grund fanden sich Politiker wie Hans-Jochen Vogel zu Bittgängen nach Saarbrücken bereit, die an vordemokratische Zeiten erinnerten. Die Motive Lafontaines liegen nach wie vor im Dunkeln. Um die Sache dürfte es dem saarländischen Ministerpräsidenten am wenigsten gegangen sein. Die in Bonn erreichten Nachbesserungen sind nicht der Rede wert, jedenfalls nicht so viel, dass sie eine Abkehr von Lafontaines Forderung nach einem strikten Nein zum Staatsvertrag plausibel erscheinen ließen. Dem Saarländer ging es wohl mehr darum, die Bereitschaft der Partei zur bedingungslosen Gefolgschaft zu testen. Außerdem mag er es für tunlich gehalten haben, sich die Furcht westdeutscher Wohlstandsbürger, dass die Einheit etwas kosten könne, langfristig zunutze zu machen. Dass dieses Empfinden an Stammtischen verbreitet ist, weiß der Populist Lafontaine. Diesem Umstand verdankte er schon seinen triumphalen Sieg im eigenen Bundesland. Freilich wird sein Verhalten in diesem Lichte nicht schöner. Das Odium, eine große nationale wie humane Aufgabe zum Gegenstand taktischen Spiels gemacht zu haben, haftet fürderhin an ihm. Es verstärkt die Zweifel an seiner staatsmännischen Eignung. Am Widerstand von Fraktion und Ost-SPD gescheitert, ist Lafontaines Versuch, die Partei ferngesteuert seinem Willen zu unterwerfen. Neben dem Bundesrat wird in der nächsten Woche auch die SPD-Bundestagsfraktion dem Staatsvertrag zustimmen. Mit der großmütigen Erlaubnis des Spitzenkandidaten und gegen seine trotzig aufrechterhaltenen Bedenken. Damit, so hofft die Parteiführung, sei der innere Friede wiederhergestellt. Ein Übriges werde der zu Wahlzeiten besonders hohe Solidarisierungsdruck tun. Es wird sich zeigen müssen, wie tief die Wunden sind, die Lafontaines rabiater Führungsstil geschlagen hat. Gemessen an den Dressurmethoden des Saarländers war Helmut Schmidt, unter dessen Joch einst viele Genossen ächzten, ein Vertreter franziskanischer Sanftmut. Mit dem Aufwerfen der Führungsfrage in der Partei ist zudem ein neuer Schauplatz eröffnet, der Unfrieden verheißt. Offenbar hat sich Lafontaine durch sein Einlenken beim Staatsvertrag den Anspruch auf den Parteivorsitz.